Kreisleiter, Bauleiter. In der mir zur Verfügung stehenden kurzen Zeit kann ich aus dem Gesamtproblem der Eisenerzeugung nur einige wichtigste unserer Sorgen herausgreifen, im Zusammenhang mit der Bedeutung der Zulieferungsindustrie überhaupt. Zunächst ein kurzer Überblick. Bei Ausbruch des Krieges stand uns für die Rüstung ein Teil der mit Kriegsausbruch abgeschalteten Exportes zur Verfügung. Die Rüstungsindustrie war zu diesem Zeitpunkt erst im Aufbau und noch nicht in der Lage, diese Mehrmengen in den Rüstungsbetrieben zu verarbeiten. Dazu kam, dass in den ersten anderthalb Kriegsjahren die Auslastung der Rüstungskapazitäten noch starken Schwankungen unterlag. Bis Mitte 1941 wurden an die eisenschaffende Industrie zu keinem Zeitpunkt Forderungen gestellt, deren Erfüllung wesentlich über die bereits vorhandene oder im Ausbau befindliche Kapazität hinausging. Im Gegenteil, es wurde sogar noch verschiedentlich im ersten anderthalb Kriegsjahren Produktionen, die heute unsere stärksten Engpässe darstellen, wie zum Beispiel Röhren, die Produktion gedrosselt. Erst Mitte 1941 erwächst mit der Anspannung der Gesamtkriegslage laufend der Bedarf der Front fast um dieselbe Zeit, erwachsen aus der Arbeit der Ausschüsse auf den Gebieten der Rüstungsendfertigung laufend zusätzliche Verarbeitungskapazitäten. Der steigende Bedarf der Rüstung an Stahl führt, da keine steigende Produktion der Stahlerzeugung damit parallel geht, zu einem Ansteigen der Auftragsbestände bei der eisenschaffenden Industrie. In der Eisenbewirtschaftung sieht man sich daher gezwungen, zu diesem Zeitpunkt dem laufend stärker werdenden Druck des Frontbedarfes nachzugeben, ohne dabei bereit zu sein, auf den übrigen Bedarfssektoren in entsprechendem Umfange Einschränkungen zu machen. Das Resultat dieser Handhabung der Eisenbewirtschaftung ergibt gegen Ende 1941 einen Auftragsbestand der Eisenschaffenden von rund 10 Millionen Tonnen bei einer monatlichen Ablieferung von rund nur 1,5 Millionen. Man versuchte aus dieser Situation durch neue Systeme herauszukommen. Rüstungsseitig muss aber dazu festgestellt werden, dass ein so hoher Auftragsbestand eine außerordentliche Gefahr der rüstungsmäßigen Unbeweglichkeit bedeutet. Dieser Auftragsbestand führt nämlich dazu, dass an Geräten, die entsprechend der veränderten Frontlage längst aus der Fertigung gezogen werden sollten, laufend noch weitergearbeitet wird, weil eben das Material zu viel späteren Terminen erst in die Betriebe und zur Verarbeitung kam. In das Frühjahr 1942 fällt die Gründung der zentralen Planung. Auch hier muss man sich in den ersten Monaten immer wieder mit derselben Aufgabe des Abgleichens des Missverhältnisses zwischen Anforderung und Bedarf befassen. Die zentrale Planung entschließt sich aber in kürzester Zeit mit der bis dahin allgemein vertretenen Auffassung, dass die deutsche Eisenerzeugung größer ist als die Verarbeitungsmöglichkeit zu brechen. Der steigende Erfolg der Rationalisierung hatte dieses Verhältnis, das sicherlich in den ersten beiden Kriegsjahren Gültigkeit hatte, eindeutig zugunsten der Verarbeitungsmöglichkeit verschoben. Im Sommer 1942 wurde dann auf Veranlassung von Reichsminister Speer die Reichsvereinigung Eisen gebildet, die eindeutig die Aufgabe erhielt, die deutsche Eisenerzeugung unter allen Umständen um ein Wesentliches zu steigern. Das Problem der Steigerung einer Produktion in der Grundstoffindustrie ist aber grundsätzlich verschieden von dem in der Verarbeitungsindustrie. Maßnahmen, die in der Grundstoffindustrie zu einer Steigerung der Erzeugung führen können, erfordern eine Zeit, die man beim eigenen Optimismus kaum als zur Verfügung stehend in Erwägung zu ziehen wagt. Das, was deshalb in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr, seit Herbst 42 in der deutschen Stahlproduktion seit einem Jahr an Mehrleistung erzielt wurde, ist nur hinsichtlich der Inbetriebnahme verschiedener neuer Elektroöfen und der Wiederinbetriebnahme von Thomas Stahlwerken im Südwesten eine tatsächliche Ausweitung der Erzeugungsbasis. Im Übrigen aber eine reine Schulungsaufgabe der Ingenieure zur Mehrleistung unter Ausnutzung der vorhandenen Einrichtung gewesen, wobei die von Reichsminister Speer im Sommer vorigen Jahres angeordnete Schrottaktion wesentliche Voraussetzungen zur Produktionssteigerung schuf. Es war zwar nicht möglich, das aufgestellte Leistungsprogramm planmäßig zu erfüllen, da zu verschiedenen Zeiten entweder die hierfür erforderlichen Menschen oder der hierfür erforderliche Koks, letzteres ebenfalls wieder wegen fehlender Menschen, fehlte. Trotzdem gelang es bis März dieses Jahres, die Produktion von rund 2,1 Millionen Tonnen auf 265 im Ablieferungsgewicht der Walzwerke und Gießerei zu steigern. Die Rohstahlerzeugung entstieg, wie Herr Dr. Roland eben schon ausführte, um 600.000 Tonnen. Diese Steigerung der deutschen Eisenerzeugung erfuhr aber im Frühjahr dieses Jahres, wie Ihnen allen bekannt, durch die konzentrierten Angriffe der Engländer auf das Ruhrgebiet einen empfindlichen Einbruch. Die Bedeutung des Ruhrgebiets in der deutschen Eisenerzeugung wird meistens noch unterschätzt. Sie beträgt auf dem für uns wohl wichtigsten Gebiet der Elektrostahlerzeugung rund 50%, bei Siemens Machtin Stahl 40%. Vor welche Aufgaben uns die Einbrüche an der Ruhr gestellt haben, kann von außen her kaum jemand ermessen. Die Rüstungsindustrie ist eben heute in ihrer Endfertigung mehr und mehr eine reine Montageindustrie. Ihr Leben erhält sie erst aus der Vielzahl der Kanäle, aus denen Einzelteile zugeliefert werden. Diese Vielzahl von Zulieferungen ergeben wiederum eine Vielzahl von Einzelaufträgen für Eisen, für Vormaterial wie Eisen und Stahl, die bis zu kleinsten Mengen bei den Werken der eisenschaffenden Industrie zusammenlaufen. Die Arbeit der Ausschüsse im Jahre 42 und insbesondere im Winter 42-43, die zu der vom Reichsminister Speer am 12. Mai dem Führer gemeldeten Leistungsspitze der deutschen Rüstungsindustrie geführt hat, war nur möglich durch eine Ausschöpfung der letzten innerbetrieblichen Materialreserven. Es ist keine Fabel, wenn ich wichtigste Rüstungsbetriebe, die Flugzeuge, Panzer, Munition oder Waffen fertigen, oft die letzten Zulieferungsteile wie Gesenkschmieden, Schrauben, Pressteile in Rucksäcken herantragen ließen, um die Serien fertigzustellen. Dabei steht das fehlende Material oft in gar keinem Verhältnis zu den bereits aufgewandten Materialmengen. Die Ausschöpfung der innerbetrieblichen Leistungsreserve hat einen großen Vorteil, der darin liegt, dass die Rüstung durch den kurzen Materialdurchlauf in den Betrieben den laufend sich verändernden Wünschen des Frontbedarfs sofort entsprechen kann. Sie hat aber einen großen Nachteil, der in der außerordentlichen Krisenempfindlichkeit liegt. Jeder Einbruch in der Rohstoff- oder Zulieferungsindustrie muss zu sofortigen Ausfällen in der Endfertigung führen. Wir haben es deshalb seit Frühjahr dieses Jahres unsere besondere Aufgabe sein lassen, diesen Plus der Zulieferung zur Endfertigung in keinem Falle zu verhindern, dass er unterbrochen wird. Was das bedeutet, wenn ein Werk, zum Beispiel der eisenschaffenden Industrie oder eine große Gesenkschmiede oder eine große Schraubenfabrik, für 6 Wochen, 2 oder 3 Monate mit der ganzen Produktion ausfällt, tausende von Einzelaufträgen, für die die Termine in der Auslieferung bereits festgelegt, mit den Weiterverarbeitern oft auf den Tag genau vereinbart worden sind, müssen alle diese Zulieferungen müssen trotz des Ausfalls des einen Werkes durch Übernahme der Lieferung von einem anderen Werk, das bedeutet, dass schlagartig tausende von Aufträgen bei anderen Werken zeitlich so eingeordnet werden müssen, dass nur in der Gesamtsumme der Aufträge der Verlust des zerstörten Werkes umgerechnet auf die wirksam wird. Die Schläge trafen uns in einem Ausführer, wie Herr Dr. Roland vorhin schon, die bis dahin die Produktionssteigerung in der deutschen Stahlung noch mal ein wesentliches. Der Führer musste in Ruhr insbesondere deshalb verlangen, weil weitere Frontenbildungen einen erheblichen Mehrbedarf an Waffengerät, vor allem an Munition, führen mussten. Die Lage, die der Führer in dieser Hinsicht vorausschauend erkannte, ist inzwischen eingetreten. Die seinerzeit geforderte Steigerung der Eisenerzeugung ist aber nicht Wirklichkeit geworden. Einmal, wie ihn Herr Dr. Roland ausführte, aus den Gründen der Fliegerschäden, aber zu einem wesentlichen Teil auch wegen der immer in seiner Bedeutung steigenden Menschenproblems in der eisenschaffenden Industrie. Dabei verlangt der Munitionsbedarf heute allein 1/4 unserer gesamten Stahlproduktion, wobei diese Menge bei weitem noch nicht das wünschenswerte Soll abdeckt. Es ist deshalb erforderlich, dass bei allen in Frage kommenden Stellen des Reiches weiter an einer systematischen Steigerung der Eisenerzeugung gearbeitet wird. Die rein optische Einstellung, die leichter durch die Schönheit eines fertigen Kriegsgeräts gebannt wird, als durch das primitive Bild eines Vorproduktes, muss eindeutig eine Ausrichtung auf der Grundlage des sachlich Notwendigen erfahren. Das sachlich Notwendige ist die Vielzahl der kleinen Zulieferungen, die erst eigentlich die Voraussetzung für die Rüstungsendfertigung schafft. Durchführung des Erlasses des Führers zur Konzentration der Rüstungswirtschaft ist nunmehr auch die Betreuung der Grundstoffproduktion zur Aufgabe des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion geworden. Wie auf den Gebieten der Rüstungsentfertigung werden auch auf diesem Gebiet nunmehr alle verfügbaren Kräfte zusammengefasst und das vom Führer geforderte Ziel. Ich möchte Ihnen nicht im Einzelnen aufführen, welche Voraussetzungen hierfür zu erfüllen sind. Ich wiederhole eines der Wesentlichen das, was Herr Dr. Roland bezüglich der Menschen gesagt hat. Unsere Bitte geht nur dahin, dass wenn in den kommenden Monaten Probleme der Eisenerzeugung in den Gauen regionale Aufstellungen ergeben, bei Ihnen die Notwendigkeit, diesen Aufgaben jede nur mögliche Unterstützung zuteilwerden zu lassen, unerschütterlich ist und alle übrigen, vielleicht regionalen Bedenken hinter diesen Forderungen zurückzutreten haben. Also.